Nacht keine Ruh. Das Drängen, das Treiben, wohin, wohin? Ins Grab, ins Grab. Wann wirst du mir schlagen, o Stunde der Ruh? O Tod, komm und drücke die Augen mir zu. Komm und drücke die Augen mir zu. Ach, so schwül, ach, so schwül, im Grabe so friedlich, so kühl. Doch ach, wer legt mich hinein? Ich stehe allein, so ganz allein, so ganz allein. Des Friedens, dir seligen Land, an dich knüpft die Seele ein magisches Band. Du winkst mir von ferne, du ewiges von ferne, du ewiges Licht. Es schwinden die Sterne, das